Ja, da wir heute einige Gäste unter uns haben, will ich mich kurz vorstellen, damit Sie wissen, wer hier vorne steht. Mein Name ist Siegfried Borchert. Ich bin Gemeindepädagoge im Ruhestand und bin Seniorenbeauftragter ehrenamtlich für unsere 39 norddeutschen Gemeinden und leite selbst den Seniorenkreis in meiner Heimatgemeinde in Hamburg-Sasel. Freue mich, dass so viele Urlauber auch heute hier sind, wünsche Ihnen eine gute Zeit und nehmen Sie liebe Grüße auch in Ihre Heimatgemeinden mit. Ich will noch einmal beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir es bei dir so gut haben, dass du uns immer wieder begleitest auf unseren Wegen, dass du auch heute Morgen mit uns gewesen bist. So sei du auch jetzt hier gegenwärtig, wie du zugesagt hast, und segne uns. Gib Gnade zum rechten Hören und Gnade zum rechten Reden. Amen. Amen. Johannes 8, die Verse 3 bis 11. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie ihn nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf und sprach zu ihr: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Amen. Jesus und die Ehebrecherin. Welch eine Begegnung. Jesus im Tempel. Er möchte zu den Menschen dort im Tempel reden. Es waren viele da. Sie kamen in großen Scharen, wenn sie hörten, dass Jesus irgendwo auftrat. Können wir uns heute gar nicht vorstellen, wie das damals so wunderbar geklappt hat. Es gab noch kein Handy, keine E-Mails, aber sie kamen. Sie waren begeistert von diesem neuen Prediger, diesen Jesus. Den wollten sie hören. Sie wollten von ihm lernen. Aber es kamen nicht nur die, die begeistert waren von ihm, sondern es kamen auch die, die ihn ganz gerne möglichst schnell beseitigt hätten. Kennen wir das? Ist das nicht in unserer Welt heute auch so, dass Kinder Gottes in manchen Ländern eben nicht in Frieden und Freiheit zusammen können, wie wir es hier heute Morgen können. Die nicht in ihrer Nachbarschaft frei erzählen dürfen, dass sie Jesus Christus kennen und dass sie möchten, dass auch der Nachbar, der Freund, die Familienangehörigen Jesus kennenlernen. Es gibt Missionsgeschwister, auch aus unserer Gemeinde haben wir ein Ehepaar, die arbeiten in so einem Land, aber dürfen dort nicht frei das Wort Gottes verkündigen. Wie geht das? Wie kann ich denn für Jesus in einem Land sein, wo ich nicht frei von Jesus reden kann? Sie haben beide ihren Beruf und den üben sie aus. Der Mann ist an der Universität tätig, hat mit den Studenten zu tun und zu kämpfen. Wenn sie dann mitbekommen, dass er ein Christ ist, dann wollen sie versuchen, alles so möglichst schnell, dass sie ja gute Zensuren kriegen. Alles andere interessiert sie nicht. Die Frau arbeitet unter Frauen heimlich und neuerdings auch seit einiger Zeit in einer Botschaft. In einer Botschaft, wo die Frauen hinflüchten, die in diesem Land arbeiten, aus anderen Ländern, aber ihre Pässe werden ihnen sofort abgenommen, sodass sie nicht wieder fliehen können. Der einzige Weg, der für sie frei ist, sind eben die verschiedenen Botschaften. Und da treffen sie sich regelmäßig, um sich dann auch ein bisschen auszutauschen. Und da hat unsere Schwester aus unserer Gemeinde die Möglichkeit gehabt, einmal einen Vortrag zu halten. Und so ist es dann gekommen, dass sie jetzt auch immer wieder dort von der Botschaft eingeladen wird, den Menschen von Jesus zu erzählen. Eine schwere Arbeit. Aber hier kamen die Menschen freiwillig und fröhlich, um Jesus zu hören oder um Jesus eine Falle zu stellen. So war es wunderbar, dass diese Frau dort erschien, dass sie diese Frau hineinzwingen konnten, um hinzubringen zu Jesus. Nun wollen wir doch mal sehen, was Jesus jetzt macht, wie Jesus sich jetzt verhält. Eine Ehebrecherin? Und ich stellten sie mitten hinein, dass alle sie sehen konnten. Ja, und sie klagten sie an bei Jesus. Nun haben sie erwartet, Jesus würde jetzt ein Urteil sprechen und sie könnten endlich das Urteil an dieser Frau und auch an Jesus vollstrecken. Aber Jesus kennt diese Menschen. Jesus weiß, wie sie denken. Jesus weiß, was sie vorhaben. Jesus reagiert ganz anders. Die Frau steht dort, stellen wir uns das vor, wie schwierig das auch für diese Frau gewesen sein muss. Mitten im Tempel von allen Seiten angestarrt zu werden. Was haben Sie mit mir vor? Was wird geschehen? Ob sie Jesus kannte? Ob sie wusste, dass Jesus ihr helfen kann? Davon wird uns hier nichts berichtet. Und die Ankläger sagen, um zu beweisen, dass sie keine schlechten Menschen sind, wir kennen das alte Bundesvolk ja gut, wir kennen die Gesetze, wir kennen auch das, was Mose gesagt hat. Und dann sagen sie das zu Jesus. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Jesus sagt gar nichts. Jesus schweigt. Ist das nicht manchmal für uns auch ganz gut, wenn wir einen Augenblick schweigen? Wenn wir zur Ruhe kommen, wenn uns etwas erzählt wird, wenn uns Fragen gestellt werden, wenn uns berichtet wird von anderen Menschen und dann gleich hinterher kommt, was sagst du dazu? Bist du dafür? Bist du dagegen? Bevor wir dann schnell antworten, sollten wir auch zur Ruhe kommen. Jesus kam immer erst zur Ruhe. Jesus hat nichts von sich aus gemacht. Jesus hat immer das Gespräch zu seinem Vater gesucht. Er hat sich Weisung erbeten. Meister, was tust du? Was sagst du dazu? Was macht Jesus? Er bückt sich nieder und schreibt etwas in den Sand. Was soll das jetzt werden? Warum redet er nicht zu uns? Warum sagt er nicht, er ist dafür oder dagegen? Ich kann mir gut vorstellen, wie unruhig die Menschen geworden sind, vor allen Dingen seine Ankläger. Und diese Frau steht nach wie vor im Zentrum. Angeklagt, angestarrt, verachtet. Welch ein schwerer Weg. Jesus zeigt uns, was wichtig ist. Jesus weiß genau, was die Menschen erwarten. Aber er möchte nicht, dass hier dieser Frau Unrecht geschieht. Er weiß natürlich auch, dass das, was die Ankläger gesagt haben, nicht richtig ist. Das, was die Frau getan hat, dass sie die Ehe gebrochen hat. Und da gab es das Gesetz dafür, zu handeln, sie zu bestrafen. Aber Jesus weiß auch, dass es auch für solche Menschen einen anderen Weg gibt. Er weiß auch um unsere Verfehlungen, um unsere Schuld, die wir aufgeladen haben, um unsere Sünde, um unser Versagen. Und das dürfen wir Jesus hinlegen, weil Jesus darauf wartet, uns zu helfen. Diese Frau offenbart sich nicht Jesus, sondern sie wird vorgeführt. Ganz schlimm, ganz schlimm. Was macht Jesus? Er bückt sich nieder, schreibt mit dem Finger auf die Erde. Und als er sich wieder aufrichtet, sagt er nicht zu dieser Frau, sondern zu denen, die diese Frau etwas antun wollen, die sie vernichten möchten, die sie bestrafen wollen. Wer unter euch ohne Sünde ist, der nehme den ersten Stein und werfe auf sie. Vielleicht sind manche erschrocken gewesen. Aber das Wort Jesu muss so gewaltig gewesen sein, dass die, die diese Frau anklagen wollten, nicht in der Lage waren, jetzt diese Tat auszuführen. Sie waren getroffen. Jesus hat in ihr Herz hineingeredet mit diesem einen Satz: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Liebe Geschwister, wir sollten auch darüber nachdenken, wenn wir mit Menschen in Berührung kommen, die Sünde aufgeladen haben, die versagt haben, die etwas verbrochen haben, vielleicht auch sogar, die falsch gehandelt haben, die vielleicht auch Böses über uns verbreitet haben, obwohl es nicht wahr ist, dann sollten wir nicht gleich mit dem Zeigefinger auf sie zugehen und sagen: Denk an dich. Und besser du dich, Mann, erstmal denk an deine Fehler. Nein, wir sollten es machen wie Jesus. erstmal Ruhe hineinbringen, den Menschen ein wenig begleiten, ihn selbst zur Ruhe finden lassen, dass er nachdenken kann über das, was geschehen ist, dass er nachdenken kann, wie kann ich aus dieser Sache herauskommen. Und dass wir ihnen zeigen, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Dass Jesus derjenige ist, der ihnen helfen kann. Und wir dürfen Vermittler sein, wir dürfen mithelfen, dass die Menschen verändert werden. Werfet den ersten Stein auf sie. Was geschieht? Keiner erhebt einen Stein. Keiner fängt an, eine Widerrede zu halten. Das wäre doch ganz normal gewesen in unseren Breitengraden, dass jetzt die Masse angefangen hätte, so richtig zu schimpfen, zu sagen, Jesus, wir hatten von dir was anderes erwartet. Wir hatten gehofft, du würdest jetzt ein richtiges Urteil sprechen. Nein. Jesus geht ganz in die Stille, schreibt etwas auf die Erde und bittet die Feinde, werfet doch, wenn ihr ohne Sünde seid, wenn ihr ohne Schuld seid. Und dann bückt er sich wieder auf die Erde und schreibt weiter. Und dann heißt es, als sie diesen Satz gehört haben, als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Wir haben vorhin gehört, wir sollen für unsere Ältesten beten. Das wollen wir auch, das müssen wir auch, das dürfen wir auch, dass sie die Gemeinde recht leiten und führen. Wäre ja schlimm, wenn die Ältesten dann aufstehen würden und sagen, was wollt ihr eigentlich, wir gehen jetzt raus. Nein, diese Ältesten, die hier das Feld zuerst räumen, waren die Ankläger. Waren die, die diese Frau vernichten wollten, ihr Leben auslöschen wollten. Sie hatte es nicht besser verdient. Sie ist eine Sünderin, eine Ehebrecherin. Ja, werft den Stein, werft ruhig. Aber nur, wenn ihr ohne Sünde seid. Dieser eine Satz hat eingeschlagen. Dieser Satz saß tief im Herzen auch der Ankläger. Ihnen wurde bewusst, wir können hier nicht Strafe vollziehen. Wir sind selber schuldig geworden. Wir haben selber Sünde in unserem Herzen. Wir sind keine Menschen, die das Recht haben, diese Frau zu verurteilen. Wäre doch gut gewesen, sie wären geblieben und hätten jetzt zu Jesus gesagt, Jesus, du hast recht. Jesus, du hast recht. Danke, dass du uns wachrüttelst. Jesus, danke, dass du jetzt hier bist und dass wir dir jetzt alles sagen können, wo wir schuldig geworden sind. Jesus, kannst du uns vergeben? Nein, diesen Mut hatten sie nicht. Diese Kraft hatten sie nicht. Im Gegenteil. Sie waren sicherlich sehr böse auf Jesus. Aber das konnten sie jetzt hier nicht laut kundtun. Sie gingen stattdessen schweigend hinaus. Schweigend hinaus. Bleiben wir einen Augenblick bei den Anklägern. Wäre es nicht gut gewesen, wenn sie jetzt geblieben wären? Wenn sie jetzt erkannt hätten, wir sind schuldig? Ja, wir können jetzt nicht die Strafe vollziehen, aber wir brauchen auch Frieden. Wir brauchen Heilung, dass wir heil werden, dass wir gerettet werden. Jesus, du bist wirklich der Mann. Wir haben es jetzt aus deinem Wort gehört. Wir können nicht. Jesus, hilf uns und hilf auch dieser Frau. Wäre das nicht das Richtige gewesen? Prüfen wir uns, wie handeln wir in der Gemeinde, wenn uns Menschen in der Gemeinde begegnen, wo wir vielleicht die Nase rümpeln und denken, na der, was will der denn hier? Der spottet doch immer. Das ist doch ein ganz schlechter Mensch. Wir wissen doch, was der alles auf dem Kerbholz hat. Vielleicht setzen wir uns schnell noch woanders hin, wenn wir die Möglichkeit haben, nur nicht bei dem sitzen. Nein, bei dem bleiben. Diesem Menschen zu helfen, dass er zum Frieden findet. Jesus hat hier niemanden verwiesen, rauszugehen. Er hat ihnen das Angebot gemacht. Werft den Stein, wenn ihr ohne Sünde seid. Und da sie den Stein nicht werfen konnten, weil sie Sünde hatten, hätten sie doch bei ihm bleiben können und sagen, Jesus, hilf uns jetzt. Bruder, Schwester, hilf mir mit meiner Not, mit meinen Sorgen, mit meinem Versagen, mit meinen Fehlern zurechtzukommen. Bete für mich. Statt ihn zu meiden und ihn vielleicht unzufrieden wieder nach Hause gehen zu lassen. Beten wir für unsere Lieben, die noch nicht zu Jesus gehören. Verurteilen wir sie nicht. Reden wir nicht schlecht über sie und sagen, was sind das bloß für Menschen? Nein, beten wir für sie und versuchen wir, so gut es geht, mit der Hilfe Jesus ihnen zu zeigen, es lohnt sich, auf der Seite von Jesus zu sein. Mit Jesus ohne Sünde zu leben. Weil Jesus vergibt, weil Jesus heilt. Sie gehen heraus. Und plötzlich stand Jesus mit dieser Frau alleine da. Das mag diese Frau gedacht haben in dem Augenblick. Jesus sagt nicht, warum gehst du nicht raus? Sondern Jesus sagt, Frau, hat dich niemand verdammt? Damit sagt Jesus ihr nochmal ganz deutlich, du bist schuldig. Aber warum hat dich jetzt niemand verdammt? Wo sind sie alle? Und sie kann sagen, niemand, Herr, niemand. Und dann kann Jesus ihr diese gute Nachricht sagen. So verdamme ich dich auch nicht. So verdamme ich dich auch nicht. Ich will dir helfen. Ich will dich heilen. Ich will dich befreien von diesem Weg, den du bisher gegangen bist. Indem er nämlich da hinzufügt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Jesus hat dieser Frau vergeben. Sie ist standhaft stehen geblieben, sie ist nicht rausgegangen, sie ist da geblieben, bei Jesus. Jesus hat ihr die Schuld vergeben. und gibt ihr diesen guten Rat mit: Sündige hinfort nicht mehr. Und diesen Rat gibt Jesus auch uns immer wieder. Denkt daran, ich bin bereit, euch zu vergeben. Schenkt mir das, dass ihr bekennt, wo ihr schuldig geworden seid. Nennt mir die Schuld. Nennt mir die Sünde, die ihr auf euch geladen habt. Ich will euch vergeben. Dafür bin ich in diese Welt gesandt worden von meinem Vater. Er hat mich zu euch gesandt, weil Gott euch lieb hat. Er liebt jeden von uns, auch die vielen Menschen, die jetzt nirgends im Gottesdienst sind. Sie sind Geliebte Gottes, Geschöpfe Gottes. Und wenn wir ihnen nicht freundlich begegnen, wenn wir ihnen nicht helfen, den Weg zu Jesus zu finden, werden sie nicht zum Frieden kommen, werden sie nicht zur Ruhe finden. Lassen wir sie nicht alleine stehen. Reden wir mit ihnen, beten für sie, dass sie Frieden finden, dass ihre Schuld vergeben wird. Wir regen uns ja leicht auf über all das, was in dieser Welt geschieht. Beten wir auch dafür, dass diese Menschen zum Frieden finden? Beten wir dafür, dass sie ihr Leben verändern? Oder sind wir nur froh und dankbar, dass uns noch nichts geschehen ist? Ist ja schrecklich, was da in der Welt passiert. Wie gut, dass das bei uns noch nicht ist. Wie schnell kann sich das auch bei uns verändern? Wir sind uns ohne Gott heute nirgends auf der Welt sicher. Traurig aber wahr. Aber mit Jesus sind wir auf der guten Seite. Jesus hilft uns, er bewahrt uns, er führt uns. Manchmal müssen wir aber auch schwere Wege gehen. Wir haben es ja vorhin von dem Bruder hier gehört. Ein schwerer Weg, ich kann dem gut nachempfinden. Ich habe in diesem Jahr 50 Tage lang meine Frau im Krankenhaus besuchen müssen. Ich weiß, was das heißt. Das macht einen kaputt. Habe ich nie geglaubt. Ich habe viele Menschen in meinem Leben beim Sterben begleiten dürfen, in Krankenhäusern besucht, in Altenheimen. Das hat mich nie angestrengt. Aber wenn es der eigene Partner ist, wünsche dir viel, viel Kraft und Gottes Segen, lieber Bruder. Das brauchst du. Und dass deine Gemeinde an deiner Seite steht. Das durfte ich in diesen Tagen auch erleben, als meine Frau so krank war. Dass die Menschen, die nicht zu Gott gehören, Nachbarn, aber doch erkannt haben, irgendwie tickt der Herr Borchert ganz anders als wir. Irgendwas hat der, was wir nicht haben. Es gab keinen Abend, wenn ich aus dem Krankenhaus nach Hause kam, dass nicht irgendwas zu essen vor der Tür stand oder auf einen Anrufbeantworter jemand der Nachbarn angerufen hat: Herr Borchert, Sie können sich was zu essen abholen, ich habe für Sie mitgekocht. Keine Christen. Warum? Weil wir uns als Christen dementsprechend in der Nachbarschaft benehmen. Dass wir helfen, wo wir helfen können. Es gibt ja Christen, die meinen immer, sie haben so genug in ihren Gemeinden zu tun, sie können sich um die anderen nicht kümmern. Doch. Doch. Die brauchen Hilfe, die Menschen, die noch nicht zu Jesus gehören. Da haben wir Verantwortung, für sie zu beten. Und da, wo Hilfe erforderlich ist, ihnen auch zu helfen. Gut, wenn sie es nicht annehmen, können wir es auch nicht ändern. Aber wir dürfen es versuchen. Wir dürfen versuchen, ihnen zu helfen. Jesus hat auch versucht, diesen Menschen zu helfen, die diese Frau angeklagt haben. Werft doch den ersten Stein, wenn ihr ohne Sünde seid. Und statt rauszugehen, hätten sie das Beste tun können, was sie konnten in dem Augenblick, nämlich da bleiben und sagen, Jesus, zeig uns, wie wir rauskommen aus dieser Situation. Hilf uns. Und Jesus hätte sie nicht verworfen. Er hätte mit ihnen gesprochen. Er hätte ihnen geholfen. Helfen wir einander? Wie gut, dass wir in der Gemeinde sind, dass wir Brüder und Schwestern an unserer Seite haben, die für uns beten, wenn wir in Sorgen und Nöten sind. Aber noch besser ist, dass Jesus bei uns ist, dass Jesus uns kennt und hilft. Und so wollen wir auch in unserer Stadt, in unserer Umgebung Zeugen Jesu sein, indem wir Liebe üben, barmherzig sind und den Menschen auch vergeben können, die uns vielleicht auch mal etwas Böses getan haben. Eigene Familienangehörige, Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarn, es gibt viele. Wir haben viel, viel Arbeit, wenn wir im Reich Gottes sind. Menschen zu Jesus zu führen, dass sie nicht verloren gehen. Nicht den Stein werfen, sondern helfen, dass der Verlorene gefunden wird von Jesus. So segne uns der Herr. Amen.